Nummer 6, die professionelle Folge. Hallo erstmal. Wie ihr, wenn ihr ganz genau hingehört habt, gerade mitgekriegt habt, ist hier keine Festplatte mehr zu hören. Was nicht daran liegt, dass die Festplatte weg wäre, sondern dass ich ein anderes Aufnahmegerät habe. Ich habe ja letzte Woche in Folge 4 schon angekündigt, dass ich mir ein ordentliches, in Anführungszeichen, Aufnahmegerät zulegen wollte, und das habe ich jetzt, habe ich letzte Woche schon bestellt und war jetzt diesen Freitag heute eben gerade einfach mal wieder in dem Laden, weil die sich einfach nicht gemeldet hatten und mir aber eine Lieferzeit von einer Woche angekündigt hatten. Und wenn die sagen, das Ding ist in einer Woche geliefert, dann gehe ich einfach mal hin und frage nach einer Woche. Und siehe da, es war tatsächlich geliefert, auch wenn der eine Mitarbeiter erst mal irgendwie meinte, nö, das wäre gar nicht, meinte der andere, wieso, es ist doch grün, wenn es grün ist, ist es da. Ja, okay, jedenfalls habe ich jetzt den R09 von Edirol, ehemals Roland. Ah, ich liebe diesen Namen. Oder wie auch immer man das ausspricht. Und das Teil ist jetzt Stereo. So richtig Stereo. Da kann man mal von hier, dann wieder von da reden. Ja, okay, die Mikrofone sind etwas klein, gebe ich zu. Aber man kann nicht alles haben. Bis jetzt. Jedenfalls lerne ich mit dem Gerät jetzt gerade erstmal so, weil ich habe es ja jetzt vorhin abgeholt und jetzt eben das erste Mal angeschlossen, mit den 2 GB, die ich da jetzt als SD-Karte drin habe, halte ich laut Gerät jetzt noch knapp etwas über 35 Stunden Aufnahmekapazität durch. Ich denke mal, das sollte reichen. So viel werde ich euch dann doch nicht die Ohren abkauen. Das macht dann auch keinen Spaß mehr, wenn man die Datei dann auf den Server schubsen will. Okay, also ehe ich mich den eigentlichen Themen, die ich mir schon rausgesucht habe und die ich auch schon im Blog angekündigt habe, ehe ich mich denen widme, bringe ich dann doch einfach mal erstmal ein bisschen musikalische Entspannung unter. Und zwar fange ich jetzt alphabetisch in der Liste an der Dateien, die ich mir jetzt schon ausgesucht habe, was überaus praktisch ist, dann kann ich es nämlich vorher ansagen. Und zwar kommt jetzt Beatrice Erickson mit Put a Little Love. Viel Spaß. So viel zur Musik fürs Erste. Kommen wir doch mal zu den Themen, die ich schon im Blog angekündigt habe, dass ich da eine ganze Menge von habe. Ja, und zwar habe ich mir einfach mal die Nachrichtenmeldungen der Woche, die irgendwie, ja, aus denen man was machen kann, ausgedruckt und habe jetzt hier, knister, knister, habe jetzt hier so einen kleinen Stapel liegen. Ich habe mir den jetzt auch schon mal ein bisschen vorsortiert. Also, wie man sich irgendwie ganz dumpf denken kann, taucht ein gewisser Herr Beckstein ein paar Mal drin auf. Und zwar nicht nur mit seinem Killerspiele-Gesetzesentwurf, sondern auch noch mit anderen Dingen, die er getan bzw. nicht getan hat. Aber fangen wir mal vorne an. Da hätten wir zum Beispiel von 5., das ist glaube ich Montag gewesen, vom 5. die Spiegelmeldung, Spiegel-Online-Meldung über den Killerspiele-Gesetzesplan, mit dem Beckstein hier vorprescht. Eine recht reißerische Überschrift, wie ich finde, aber so ganz Unrecht haben sie nicht. Denn wenn man sich das mal durchliest, dann ist es ja bisher so, dass mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer Inhalte verbreitet oder herstellt, die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildert, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt. So, und jetzt will Beckstein daraus machen, wer Computerspiele, die es den Spielern als Haupt- oder Nebenzweck ermöglichen, eine grausame oder die Menschenwürde verletzende Gewalttätigkeit gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen auszuüben, verbreitet, herstellt, bezieht, liefert und so weiter. Der wird bestraft. Also, gut, fangen wir mal vorne an. Also, Computerspiele, die es Spielern als Haupt- oder Nebenzweck ermöglichen. Ja, was denn jetzt? Hauptzweck oder ermöglichen? Ich kann auch mit einem Autorennspiel, wo irgendwie menschenartige Figuren rumlaufen, kann ich auch auf Leute zufahren und das ermöglicht ja was ganz was Böses, nämlich dass ich Leute überfahre. Ja, gut, sagen wir mal, das ist weder Haupt- noch Nebenzweck und deswegen ist ein Autorennspiel erstmal noch harmlos. Noch. Ja, wäre es nämlich nicht harmlos, dann würde der es verbreitet, also mutmaßlich der Laden, der mir das verkauft hat, plus alle seine Zwischenhändler dran sein, der Hersteller, ja, an den kommt man ja auch garantiert ran, der sitzt nämlich schön im Ausland, der es bezieht, also ich als Käufer. Ich habe es gewagt, etwas zu kaufen, was es mir ermöglichen könnte, etwas Böses nachzuspielen. Hallo? Da hat einer den Knall noch nicht gehört. Und der liefert, was immer jetzt liefern und verbreiten nur wieder unterscheiden soll. Aber wahrscheinlich ist dann liefern die Zwischenhändlerkette. Ja, das bezeichnet Beckstein als Arbeitshypothese, Diskussionsgrundlage. Und ja, also spontan fällt mir, wenn ich mir das so angucke und anlese, einfach nur ein, das ist reiner Populismus, reines Blabla. Nichts Konkretes, gar nichts. Der Schwerpunkt soll auf dem aktiven Handeln des Spielers liegen. Ja, und warum steht dann da ermöglicht? Also ich habe ein Spiel, sagen wir mal, keine Ahnung, Sims. So, und wenn ich jetzt bei Sims irgendwie, keine Ahnung, jemanden quälen könnte, dann wäre Sims ein Killerspiel. Hallo? Hat da jemand noch alle Tassen im Schrank? Gut, die Frage ist unsinnig, sinnlos, unnötig. Ich gebe es zu. Ja, die Antwort weiß ich schon. Gut, ich nehme gerade die Blätter weg. Es liegt alles etwas instabil. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, die EU will sich da nicht groß zu einmischen. Dafür findet Beckstein, der im Moment auch noch der Vorsitzende der Innenministerkonferenz ist, also wie es Spiegel so schön schreibt, eine Art Chefminister für Inneres neben Schäuble. Und Beckstein gibt dann so Aussagen von sich: Viele Eltern wissen nicht, was auf den Computern in den Kinderzimmern abläuft. Ja, und warum meint er dann, das wäre die Aufgabe des Staates, sich da einzumischen? Ich meine, kann er natürlich, aber so ganz primär sehe ich das eigentlich nicht als Aufgabe des Staates. Das ist eigentlich eine Aufgabe, die die Eltern zu erfüllen haben, nämlich die Erziehung ihrer Kinder. Ja. Aber heutzutage ist es ja eher so, dass man zwei, wenn nicht gar drei Jobs braucht, um überhaupt genug Geld zu haben, dass man überhaupt irgendwie überleben kann. Da ist dann für Erziehung zumindest in einigen Haushalten schlicht und ergreifend keine Zeit mehr da. Aber da denkt man natürlich nicht dran. Nein, man kriminalisiert erstmal die Händler und die Hersteller und natürlich die bösen Kinder. Beziehungsweise dann im Endeffekt bei nicht strafmündigen Kindern würde man wahrscheinlich die Eltern kriminalisieren. Ja, da hat man dann ja richtig was gewonnen. Dann packt man die Eltern in den Knast oder lässt sie ordentlich was an Geldstrafe abdrücken. Nur damit dann irgendwie ein Herr Innenbeckstein der Meinung ist, das wäre besser. Ja. Vielleicht sollte man eine Ministerhaftung veranlassen, dass ein Minister, der so einen Blödfug von sich gibt, mit Gefängnisstrafe nicht unter 3 Jahren, alternativ mit einer Zahlung im dreistelligen Millionenbereich an Einrichtungen, die sich mit der Behandlung von psychisch gestörten Kindern beschäftigen, zu zahlen hätte. Wie wäre denn das? Das wäre doch wenigstens mal gerecht und es würde vor allen Dingen niemanden treffen, der sich nicht wehren kann. Also ein Innenbeckstein kann sich nur beim besten Willen wehren. Wenn der sich nicht wehren kann, wer dann? Ja. Ja, Beckstein selbst hätte den Sonntag weitgehend am Computer verbracht, bei diesem Sauwetter. Ja, fein. Ganz offensichtlich ist er der Meinung, das Internet ist böse, Computer sind böse, alles, was irgendwie mit Computern zu tun hat, ist böse. Ja, ey. Dann sollte er aber auch nicht Fernsehen gucken, weil Fernsehen ist auch böse. Da kann man auch ganz böse Dinge sehen. Gar. Mir wird schlecht, wenn ich von sowas höre. Ja, und dann gibt es hier eine Umfrage von TNS Infratest zum Thema Computersicherheit, wo 88% der Erwachsenen angegeben haben, eine Firewall zu kennen und nur die Hälfte sie auch benutzt. Ja, also ich meine, ich nehme jetzt einfach mal an, dass da ganz viele Leute bei sind, die Windows haben und wenn die Windows XP Service Pack 2 haben, dann haben sie eine Firewall, auch wenn sie davon nichts wissen. Also so viel zu den 50%. Und auf den Rechnern der Jugendlichen, da wäre in 71% der Fälle eine Firewall. Klammer auf, die bekanntlich nicht wirklich was hilft, weil wenn ich eine Anwendung auf meinem Rechner habe, die raus telefonieren will und ich entsprechend adminberechtigt bin, dann kann diese Anwendung raus telefonieren, ob da nur so eine Zugangsverhinderungs-Firewall drin ist oder nicht. Da gibt es immer noch Möglichkeiten, diverse Möglichkeiten. Und wenn irgendjemand die alle zumachen wollte, dann hätte er verdammt lange zu bohren. Ja, ach ja, und in 84% der Fälle ist eine Antivirensoftware aktiv, was bei den Erwachsenen nur in 77% der Fall ist. Ja, Antivirensoftware habe ich zwar auch, aber mir ist bisher noch kein Virus untergekommen, was vielleicht auch einfach daran liegen könnte, dass ich nicht jede Mail, wo irgendeine komische Exe-Datei dran hängt, mir auf meinen Windows-Rechner verfrachte, da öffne, um mich dann zu wundern, warum denn da keine Rechnung drinne ist. Oh. Also vorhin hat mein Mail-Scanner gerade mal wieder zwei Mails rausgepickt, die mir irgend so einen komischen Trojaner unterschieben wollten. Ja, irgend so eine ominöse, ihre Rechnung ist unterwegs, ja, supi. wenn ich jetzt online irgendwo was bestellt hätte und vielleicht auch noch bei, was war das für eine Mailadresse, irgendwas ganz kryptisch, komisches. Also da würde ich sowieso nie was bestellen, also würde ich so eine Mail mal ganz flissentlich ignorieren. Aber es soll ja auch Leute geben, die die Brain 1.0 nicht einsetzen. Ja. Ach ja, und dann gibt es hier noch, ist dann auch noch ganz toll, ja. Zudem schützen sich mehr als 50% der Jugendlichen mit einem Anti-Spyware-Programm, während es bei den Erwachsenen nur knapp ein Drittel ist. Ist doch genau der gleiche Kack. Der kann auch nur finden, was er kennt. Und vorausgesetzt, die Software, die er sucht, hat sich nicht schon im System irgendwo eingegraben. Dann kann er lange suchen. Ein wirklich gut gebautes Rootkit, ich werfe jetzt einfach mal den Begriff Blue Pill in den Raum, ein wirklich gut gebautes Rootkit findet man nicht. Das findet man gar nicht. Finden tut man die Dinger nur deswegen, weil sie nicht intelligent genug sind, alle Methoden, die man nutzen kann, um an Daten ranzukommen, gleichzeitig abschirmen und überall gefälschte Daten rüber schubsen. Aber sowas nennt man dann Kompetenz. Ja, sicher, sicher, sicher, sicher. Ich meine, es ist schon gut, dass es Leute gibt, die wissen, was ein Virenscanner ist. Und heutzutage in der großen, bunten Windows-Welt sollte man besser auch irgendwie einen Virenscanner haben. Weil wenn man ein bisschen Intelligenz hat, dann braucht man keinen. Ja, dann habe ich mir auch noch ausgedruckt den Heise-Beitrag, auch von Montag. Bla bla bla bla. Mit Unterstützung darf Beckstein vermutlich bei seinem Kollegen, dem niedersächsischen Innenminister Uwe Schünemann und bei Niedersachsens Ministerpräsidenten Christian Wulff rechnen. Ja, supi. Sind das nicht irgendwie alles CDUler? Ja. Aber man muss ja nicht drüber nachdenken, ob das, was man da unterstützt, eigentlich sinnvoll ist. Bla bla bla, die Spielern als Haupt- oder Nebenzweck ermöglichen, eine grausame oder die Menschenwürde verletzende Gewalttätigkeit gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen auszuüben. Gut, das hatten wir jetzt gerade schon. Becksteins Vorschläge beantworten aber nicht die Frage, wie ein solches Verbot durchsetzbar ist. Im Zweifelsfall müsste nicht nur das Internet scharf kontrolliert, sondern auch der Internetbenutzer gezielt überwacht werden. Wenn sie damit anfangen, werde ich aber mächtig gewaltig sauer. Aber da kommen wir auch noch zu, da gab es auch in der Woche schon was. Schon eine Meldung zu, oder auch mehrere, mit der tollen Überwachung. Da viele der Spieleanbieter auch sich im Ausland befinden, würde das Verbot vornehmlich die, Klammer auf Minderjährigen, Klammer zu, Benutzer und womöglich die Internetprovider treffen. Supi, man kriminalisiert die Leute, die nichts dafür können. Ist es nicht toll? Ich liebe unsere Politiker. Blätter? Ja, dann gibt es hier auch noch eine Golem-Meldung. Im Wesentlichen. Ja, eine Diskussionsgrundlage ist das Ganze, aber er will im Januar 2007 schon einen Gesetzentwurf haben. Denken wir mal drüber nach, wie viel Diskussion dann wohl noch ermöglicht wird. Ich erwarte, dass Herr Beckstein sich am 27. Dezember in seinem Büro aufhält und arbeitet, sollte ich irgendwo mitkriegen, dass Herr Beckstein sich am 27. Dezember, 28. Dezember, 29., 30., 31. nicht in seinem Büro befindet, dann finde ich das nicht gut, kann ich auch nichts machen. Aber irgendwas sagt mir, dass der Mann einfach nur große Blubberwolken von sich gibt, in denen er einfach mal Aktionismus fabriziert, betreibt und ja. Ja, die Bundesregierung ist übrigens auch der Meinung, das ist gar nicht nötig, was hier gerade getrieben wird, dieser Aktionismus. Ja, dann ging's am Montagmittag weiter mit einer Heise-Meldung: Diskussion um Verbot von Killerspielen kocht weiter vor sich hin, wo der konkrete Vorschlag von Beckstein dann auch noch mal etwas intensiver beäugt wurde. Ja, Aufklärung will man betreiben. Wer will hier eigentlich Aufklärung betreiben? Das habe ich jetzt auch gerade überlesen. Ach so, Spielraum, genau. Spielraum schimpft sich eine Einrichtung, eine Initiative der Fachhochschule Köln im Rahmen eines Instituts zur Förderung und Medienkompetenz, was gerade die Arbeit aufgenommen hat. Das wiederum finde ich ganz sinnvoll, dass man eben sowohl den betroffenen Kindern als eben auch den Eltern zeigt, was eigentlich für Gefahren darin bestehen, also insbesondere den Eltern wohl erstmal, was für Gefahren darin bestehen, wenn die ihre Kinder unbeaufsichtigt irgendwelche komischen Spiele spielen lassen. Ja, gut, es ändert immer noch nichts an der Tatsache, dass die Eltern aber teilweise eben doch nicht die Zeit haben, sich um die Kinder zu kümmern. Wobei man sich dann schon die Frage stellen darf, ja, wie kann das eigentlich angehen? Was funktioniert in unserer Gesellschaft nicht, wenn es dazu kommen kann? Eine Diskussion, die man irgendwie stundenlang weiterführen kann. Bloß, ich habe da gar nicht alle Argumente zu und deswegen führe ich die Diskussion hier jetzt nicht stundenlang. Das ist irgendwie klar. Ach ja, der nordrhein-westfälische Innenminister Ingo Wolf, Klammer auf, den kennen wir doch irgendwoher, Klammer zu, hat inzwischen auch schon eingeräumt, dass der Amoklauf nicht völlig unerwartet geschehen wäre. Gegenüber dem Spiegel erklärte der FDP-Politiker, dass Lehrer den Schüler Bastian B. schon Monate vor der Schießerei an dieser Schule als möglichen Amokläufer bezeichnet hätten. Also zu gut Deutsch, es war schon bekannt, dass der Mann ein bisschen labil ist, denn sonst würden solche Bezeichnungen ja nicht einfach mal so in den Raum gestellt werden. Sonst würden ja die Leute feinsäuberlich die Schnute halten. Ja, wo war ich? Die psychische Situation eines Amokläufers sei für Lehrer und Mitschüler vermutlich generell im Vorfeld erkennbar. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen will nun angeblich alle Schulen im Lande besuchen, um nach Anzeichen für mögliche weitere Täter zu suchen. Zuvor hatte sie unmittelbar nach dem Vorfall allerdings die offenen Hilfsgesuche des Emstettener Amokläufers im Internet, seinen Abschiedsbrief und einzelne Online-Profile von ihm zensieren lassen. Versucht. Zensieren. Zu zensieren, versucht. Steht da auch. Wenn man lesen kann, ist irgendwie einfacher. Ja, also halten wir mal fest, der Mann war bekannt labil. Und es ist auch schon eine Weile bekannt gewesen, schon Monate vor der Schießerei. Das heißt also zu gut Deutsch, man hat monatelang nichts gemacht. Gar nichts. Man hat ihm offensichtlich keine psychologische Betreuung zukommen lassen, denn sonst wäre er vielleicht nicht Amok gelaufen. Und wenn angeblich doch von Amokläufern schon vorher generell im Vorfeld erkennbar wäre, dass sie psychisch labil sind, dann fragt man sich, warum zum Kuckuck brauchst du dann eigentlich ein Verbot? Ein Verbot von etwas, wo einfach nur mal ein Edmund Stoiber der Meinung ist, das ist böse und wo diverse Politiker einfach der Meinung sind, oh, das mag ich nicht, das gehört verboten. Ja, hallo? Ich mag Kreuze nicht. Gehören die jetzt auch verboten? Ich mag vor allen Dingen Kreuze in irgendwelchen Schulklassen nicht und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Da gab es doch mal was. Da gab es doch mal ein ganz hochoffizielles Gerichtsurteil, dass in Schulklassen in Bayern gefälligst auch die Möglichkeit bestehen muss, dass man kein Kreuz da hängt. Da haben doch mal Eltern geklagt. Was ist passiert? Naja, es ist in genau der einen Schulklasse bei genau dem einen Kind entsprechend das Kreuz entfernt worden und überall sonst hat man es ja ganz schnell wieder rangebämmt. Gah. Ja, also was lernen wir draus? Die Politiker, die regen sich dann, wenn etwas passiert, was ihnen nicht gefällt. Und ansonsten tun sie das, was sie wollen. Warum wohl wird von den Bundestagsparlamentariern immer noch nicht bekannt gegeben, was sie denn alle so für Nebenjobs haben? Ja, denken wir mal kurz drüber nach. Denk, denk. Nein, ich gebe hier keine Antwort. Denn die könnte eventuell juristisch angreifbar, juristisch relevant sein. So, dann einen Tag später, am 6.12. gibt es dann nochmal eine heiße Meldung. Verbot von Killerspielen bleibt heftig umstritten. Der konkrete Vorstoß ist bei Bundes- und Landespolitikern von SPD, Grünen und FDP auf Ablehnung gestoßen. Es handele sich dabei um kein Wundermittel, wandte der SPD-Innenexperte im Bundestag Dieter Wiefelspütz sich gegenüber der Welt gegen eine hilflose und unbegründete Verbotsdebatte. Hilflose und unbegründete. Vielleicht sagt das einem Herrn Beckstein auch mal was, wenn Politiker, andere Politiker sagen, das ist unnötig, was du da machst. Nein, der Mann ist merkbefreit, lernresistent. Ja. Die brandenburgische Justizministerin Beate Blechinger und der niedersächsische Innenminister Uwe Schünemann, Klammer auf, beide CDU, Klammer zu, begrüßten dagegen die Diskussionsgrundlage. Warum überrascht mich das gerade nicht? Niedersachsen arbeitet selbst an einem Konzept, das dann mit dem bayerischen Entwurf zusammengeführt werden solle. Ziel sei es, Anfang 2007 eine gemeinsame Bundesinitiative zu starten, hatte Schünemann der dpa diktiert. Ja, und der brandenburgische Justizminister Blechinger hat sich dann auch nicht davon abschrecken lassen, dass es überhaupt nicht stimmt, einfach mal zu Protokoll zu geben, dass Gewalt in den Medien aggressiv mache. Da geht es um den Fall eines 19-Jährigen, der nach wiederholten Niederlagen in einem Ringerspiel auf der Sony PlayStation einen Obdachlosen aus niederen Beweggründen mit Faustschlägen und Fußtritten regelrecht zertrümmert haben soll. Im Rahmen des Verfahrens wird Manfred Spitzer, Hirnforscher an der Universitätsklinik Ulm, ein medizinisches Gutachten zu möglichen Einflüssen des Videospiels auf die Schuldfähigkeit des Angeklagten präsentieren. Ja, also zu gut Deutsch, es ist ein Sachverständiger vor Ort und trotzdem meint ein gewisser Justizminister sich, das zu machen, was der eigentlich tun soll, nämlich genau eine sachverständige Aussage tätigen zu wollen. Ja, das funktioniert nicht, das hat noch nie funktioniert. Ich meine, ich stelle mich doch auch nicht hin und gebe irgendwelche Aussagen zu, keine Ahnung, dazu wieder, wie gut oder schlecht die Bausubstanz eines Hauses wäre, da habe ich auch keine Ahnung von. Aber die Vorgabe von Dieter Nuhr, die halten Politiker ganz offensichtlich auch nur ganz selten ein. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Wird ihm zumindest zugeschrieben. Hier geht's noch weiter. Schleswig-Holsteins Innenminister Ralf Stegner hält dagegen, dass ein Verbot nur scheinbar der sicherste Weg ist, Kinder und Jugendliche zu schützen. Gemäß dem SPD-Politiker ist ein breiterer Ansatz gefragt, mit dem die Medien- und Computerkompetenz der Heranwachsenden verstärkt geschult wird. Ach nee, habe ich es nicht gesagt? Ja, okay, ich bin nicht der Erste, der es gesagt hat, aber... Der Medienexperte der FDP-Bundestagsfraktion Hans-Joachim Otto hat im Übrigen Politiker zur Wahrung von Distanz zu Maßnahmen aufgerufen, die den Jugendschutz nicht verbessern werden, dafür aber erwachsene Verbraucher bevormunden. Also, jetzt äußert sich doch auch mal wieder einer, der offensichtlich auch ein bisschen Ahnung hat. Finde ich einfach mal. Die von Beckstein geforderte Ausweitung von § 131 Strafgesetzbuch hält Otto für einen undifferenzierten und naiven Rundumschlag. Er könne dazu führen, weite Teile jugendlicher und erwachsener Computerspieler sowie Hersteller und Vertreiber zu kriminalisieren, ohne den Jugendmedienschutz auch nur ansatzweise voranzubringen. Ja, glaubt denn ein Beckstein ernsthaft, wenn die Spiele offiziell verboten sind, dass man nicht mehr drankommt? Hallo? Huhu? Der Mann kauft sich auch noch jeden Scheiß selber, oder wie? Heutzutage kann man sich eine ganze Menge Dinge aus dem Internet runterladen. Runterladen. Ohne, dass das irgendwo groß Spuren hinterlässt. Es sei denn, es wird alles mitprotokolliert. Aber wie gesagt, da kommen wir nochmal zu. Da ist gerade eine entsprechende Maßnahme in der Mache. Und auch Ingo Wolf wird uns in dem Dunstkreis dann gleich nochmal wieder begegnen. So. Ach ja, der thüringische Innenminister Karl-Heinz Gasser, CDU, hat sich dann auch nicht nehmen lassen, sich am... Oder er hat es sich nicht nehmen lassen, sich zu mehr Internetüberwachung oder für mehr Internetüberwachung auszusprechen. Er hat sich erdreistet, auf einer Veranstaltung der Uni Frankfurt am Main für eine effektivere Bekämpfung von politischem und religiösem Extremismus einzutreten und eine intensivere Zusammenarbeit mit Behörden zu fordern. Mit dem gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum und der Antiterrordatei sind richtige Maßnahmen getroffen worden, zeigte sich Gassner zufrieden. Gasser, nicht Gassner. Komme ich immer auf Gassner? Wahrscheinlich, weil es da ein Draw gibt, was so heißt. Dennoch bleibt zu diskutieren, wie die Sicherheitsarchitektur auf Bundes- wie auf Landesebene weiter ausgeformt werden sollte. Dabei müsse der Netzbeobachtung viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Darüber sind sich alle Sicherheitspolitiker einig, stellte Gasser fest. Komisch, warum ist er dann der Einzige, der sich dazu äußert? Wenn sich doch alle einig sind? Ja gut, er hat nicht ganz Unrecht, es sind sich ein paar einig. Aber, ja, gut, was ich dazu davon halte, können wir gleich nochmal dazu kommen. Wir können nicht mehr hinnehmen, dass es dort ein Agitations- und Vorbereitungsraum wächst, in dem täglich neue Hassbotschaften, Anleitungen zum Bombenbau und zu Anschlagsplanungen veröffentlicht werden und in dem Extremisten und Terroristen sich ungehindert austauschen können. Oh ja, warum schaffen wir nicht einfach alles ab? Vielleicht sollte ich doch Big Brother 1984 nochmal wieder lesen. Ich hatte da kürzlich schon mal meine Finger dran, habe mich dann aber doch erstmal davon ferngehalten, weil das Buch ja nicht ganz leichte Kost ist. Aber vielleicht lese ich sinnigerweise doch nochmal, um einfach nur mal einen Eindruck zu bekommen, worauf wir gerade hinsteuern, wenn das hier so weitergeht, wie es bisher schon anfängt. Bla bla bla bla bla bla bla bla. Gut, das sind alles keine Aussagen von ihm mehr. Ja, okay, kommen wir mal zu meiner Meinung dazu. Also, ein bisschen was ist ja gerade schon klar geworden, deutlich geworden. Ich finde das einfach nur eine ziemlich dumme Idee, um es mal so harsch zu formulieren, wie es nun mal ist. Ja, also eine Internetüberwachung. Wie genau stellt er sich das vor? Dass einfach nur irgendwelche Internetseiten patrouilliert werden? Subi, wenn ich ein Terrorist bin, dann mache ich eine Seite, die ist nach außen hin, da kann man Bilder von Bienen und Blumen begucken. Und nur wenn man ganz genau weiß, wo man hinklicken muss, kommt man in einen passwortgeschützten internen Bereich, wo sinnigerweise dann auch keiner von den Überwachern reinkommt und alles ist bunt. Oder noch besser, wenn ich nicht mal will, dass die mitkriegen, dass es da Bienen- und Blumenseiten gibt, dann mache ich einfach mal Steganographie. Schwupps, also ich baue in ein Bild unsichtbar und auch ohne Originalbild nicht nachweisbar Änderungen ein, die mit dem richtigen Programm wieder angeguckt eine Botschaft ergeben. Da kann man irgendwie ganze Dateien in Bildern verstecken. Brauche entsprechend große Bilder, weil die Informationen, die da rein versteckt werden, natürlich eben nicht sichtbar sein sollen. Das heißt, da wird dann ein bisschen an dem Bildrauschen rumgefuscht. Das ist dann eben kein zufälliges Rauschen mehr, sondern ist dann gezieltes Rauschen, was sich von außen aber mit der richtigen Technik trotzdem nicht nachweisen lässt. Es sei denn, wie gesagt, man hat die Originaldatei, in der eben noch keine Textdatei versteckt ist oder keine Datei versteckt ist. Ja, was sehen wir dadurch also einfach mal nur die Tatsache, dass das alles schlicht und ergreifend nicht funktionieren kann. Überwachung, ja, supi. Ganz offensichtlich hat hier wirklich keiner gelernt, dass Überwachung nicht der Weg ist, um irgendetwas zu verhindern. Um einfach nochmal das Stichwort London in den Raum zu schmeißen. In London gibt's so viele Videokameras wie sonst nirgends und trotzdem gab es Anschläge. Tödliche Anschläge, für ganz viele Leute tödliche Anschläge, die auch dann von den Videokameras gefilmt wurden. Da konnte man dann hinterher auch sagen, oh, guck mal, das waren die Bösen. Ja, klar, geil, toll, super. Hat das irgendwas geholfen? Nein, hat es nicht. Es hat den Opfern nicht geholfen. Und die Täter, ja, Selbstmordattentäter, denen ist doch sowieso hinterher alles egal. Die jagen sich in die Luft. Die gibt's nicht mehr. Und wenn sie überleben sollten, dann bringen sie sich bei der nächstbesten Gelegenheit ganz fix um. Und so eine Gelegenheit zu verhindern, das ist nicht ganz so einfach. Ja, wie man vielleicht mitkriegen kann, rege ich mich hier auch ganz dolle auf über das Thema. Irgendwie ist das mit dem Papier hier noch etwas unpraktisch. So, kommen wir mal wieder zu Onkel Beckstein. Kritik an Becksteins Verbotsvorschlägen für Killerspiele, titelt Golem am Dienstagmorgen. Hilflos und an den wahren Ursachen vorbei wäre das Killerspieleverbot. Ja, die Grünen sagen, es sei ein Irrglaube anzunehmen, dass sich durch Verbote von Spielen Amokläufe verhindern ließen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ich verbiete die Darstellung böser Dinge, um es jetzt einfach mal allgemein zu formulieren, und gehe dann davon aus, dass niemand mehr böse Dinge tut. Ja, ey. Das muss man dann aber ein bisschen weitergreifen. Ich sage jetzt einfach mal nur Newspeak, um mal im Kontext von 1984 zu bleiben. Falls irgendwer von euch das Buch noch nicht gelesen hat, leiht es euch aus, besorgt es euch irgendwoher, lest es euch durch. Und ja, wenn ihr dann gewisse Parallelen zur heutigen Welt entdeckt, dann sagt Bescheid. Ich sehe da eine verdammt große Menge Parallelen. Oder um es einfach mal etwas anders zu formulieren, George Orwell hat sich einfach nur in der Jahreszahl vertan. So, klingt hart, ist aber so. Das wäre ein wunderschönes Fazit gewesen. Ach, egal. 31 Minuten irgendwas und ja, nee, ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an. Ja, Becksteins Pläne packen die wahren Ursachen für Amokläufe wie den von Emstetten nicht an der Wurzel, heißt es in einer Stellungnahme von Gritje Bettin, medienpolitische Sprecherin, und Kai Gehring, Jugend- und hochschulpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Recht haben sie. Die viel wichtigeren Fragen bleiben ungestellt, so die beiden. Wie kam der Täter an echte Waffen? Wie konnte dieser junge Mensch einen solchen Hass entwickeln? Welche Sensoren und Frühwarnsysteme brauchen wir, um gefährdete Jugendliche aus sozialer Isolation herauszuholen? Wie ich finde, richtige und wichtige Fragen, die man eigentlich mal stellen hätte sollen. Beziehungsweise stellen sollte. Man könnte ja immer noch fragen. Wie kam der eigentlich an Waffen? Ja, weil ich meine, ich kann so viele Killerspiele gucken, wie ich will. Solange ich nicht irgendwie an Schusswaffen komme, kann ich nicht so riesig viele Leute verletzen, bevor man mich aufhalten kann. Also, keine Ahnung. Wenn ich mit einem Messer irgendwo rumsteche, dann sollte es eigentlich nicht besonders lange dauern, bis dann mal entsprechende große, kräftige Menschen kommen und mich entsprechend packen und dann so festhalten, dass ich maximal noch mich selber verletzen kann. Ja, Aber mit Schusswaffen, da kann ich einfach mal auf die Entfernung Leute, die mich aufhalten wollen, erschießen. Peng. Ja. Dann hätten wir hier auch noch Wievelspütz, der die Verbotsdebatte gegenüber Welt.de vordergründig und hilflos nennt. Vielen Politikern falle nach Vorfällen wie in Emstetten einfach nichts Besseres ein. Ja, da brauche ich eigentlich nichts weiter zu sagen, recht hat er. Was nicht heißt, dass er nicht ähnlich irgendwie polemisch werden könnte. Aber in diesem Fall halt nicht. Ja, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, USK, hat dann natürlich auch, weil die ist ja jetzt auch angegriffen durch diese ganze Debatte, weil es ja im Prinzip heißt, ja, die USK, die war ja nicht in der Lage, dieses böse, böse Spiel, was war es doch gleich, Counter-Strike? Dieses böse, böse Counter-Strike zu verbieten. Da ist die USK ja so doof. Ja, sicher doch. Kleine Kinder sind ja gar nichts gegen Politiker. Fällt mir gerade mal so auf. Deutschland hat weltweit das strengste Jugendmedienschutzsystem, sagte USK-Chefin Christine Schulz der Netzzeitung. Und dann verweist er auch einfach weiter auf das ohnehin jetzt schon im Strafgesetzbuch, auch im Paragraph 131 im Übrigen, den ja Beckstein ändern will, verankerte Verbot von gewaltverherrlichenden Computerspielen. Die sind jetzt schon verboten. Die Herstellung ist verboten. Was nicht verboten ist, ist sie sich zu verschaffen. Ja, hey, weil das einfach auch genau die Falschen kriminalisiert. Ich bin erwachsen, ich weiß, was ich will, dann sollte ich eigentlich auch in der Lage sein, in einem freiheitlich-demokratischen, grundrechtsgepflegten Staat mir die Dinge zu besorgen, die ich will. Und wenn das Killerspiele sind, dann hat das den Staat mal ganz primär erstmal nicht weiter zu jucken. Wenn ich dann allerdings hingehe und das, was ich da gespielt habe, in die Wirklichkeit umsetzen will, dann darf das den Staat sehr wohl jucken. Und da darf und sollte der Staat mich auch einfach aufhalten, indem er mich festnimmt, in Gewahrsam packt, keine Ahnung, und sich dann aber auch ganz fix mal drum kümmert, wie ich eigentlich drauf komme, dass ich das unbedingt machen will. Ich meine, es gibt viele, viele tausend Leute, die Counter-Strike spielen, und es gab bisher, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es gab bisher meines Wissens zwei Amokläufer. Zwei. Genau zwei. Die ganz originär, mehr oder weniger entfernt auf Counter-Strike zurückzuführen, Amok gelaufen sind. Zwei von wie vielen Millionen? Also, Entschuldigung, ich bin ja kein Statistiker und ich bin auch kein Mathematiker, aber wer da einen Zusammenhang draus strickt, der sollte sich besser mal ganz fix in ein Mathematik-Grundseminar der nächstgelegenen Universität begeben. Denn das tut dann ja ganz offensichtlich Not. Ja. Gut, kommen wir mal hier wieder zurück. Bei dem Kölner Medienpädagogen Professor Wolfgang Kaminski stieß der Vorstoß Becksteins auf Skepsis. Wir können in einer demokratischen Gesellschaft nicht, wenn Dinge einer Gruppe von Menschen nicht passen, alles verbieten, sagte Kaminski im ZDF. Auch das viel diskutierte Computerspiel Counter-Strike, nicht mehr als Räuber und Gendarm auf dem Bildschirm. Auch sei das. Ja. Wenn man lesen könnte, wäre es echt einfacher. Dass da virtuell geschossen werde, sei nicht viel anders als das, was uns James Bond aktuell auf der Leinwand zeigt. Ja, dem habe ich irgendwie nichts hinzuzufügen. Recht hat er. Und Beckstein würde wahrscheinlich genauso wenig wie Edith Zerstäuber auf den Trichter kommen, dass man jetzt James Bond verbieten müsste. Oder überhaupt alle Filme, in denen irgendwie Waffen vorkommen, die dann auch eingesetzt werden. Also ich meine, es gibt wirklich brutale Filme. Und es gibt auch Filme, die würde ich nicht einem Kind auch nur zeigen wollen, auch nur in Ausschnitten, na gut, in Ausschnitten vielleicht schon noch. Aber wenn ich da so an Pulp Fiction denke, da sind Szenen bei, die, da könnte ich mir vorstellen, dass man mit etwas weniger gefestigter Psyche da ganz, ganz fiesen Knacks wegkriegen kann. Ich sag mal nur die Autofahrt und die Pistole. Bumm. Ja. Wie wär's, wenn wir hier jetzt einfach mal wieder ein bisschen Musik einschieben? Um uns ein bisschen aufzulockern. Also, ihr euch, nicht ich mich. Aber, naja gut, ich mich auch. Und zwar hätte ich da so spontan im Angebot Black Lab mit dem Titel Lonely Boy. Nein, der soll überhaupt gar nichts aussagen, aber den Titel finde ich einfach klasse. Ja, viel Spaß damit. I could be the one. becomes me, I say. I'd sell it cheap to you, you say. I should wrap all the lies I've told in $10 bills and smoke the money doesn't burn so clean. Do you feel something pulling you back in? Do you see something you wanna see again? I could be the one, I could make it up to you. Take me back, I'm the lonely boy who loves you. I'm the lonely boy who loves you. Come on now, come on. Do you feel something pulling you back in? Do you see something you wanna see again? I could be the one, I could make. Material. Ja, also ich habe ja schon angekündigt, das wird eine längere Folge. Ja, und zwar geht es weiter mit einer Meldung vom Dienstag früh. Stimmt das überhaupt? Mittwoch, der 6. Hä? Also vom 6. früh. Früh stimmt auch nicht. Also es geht um eine Heise-Meldung vom 6.12.1321, die da darauf hinausläuft, dass die Hamburger Firma Pan Amp, von der ich noch nie gehört habe, eine Sicherheitssoftware entwickelt, die Filterblubber machen können soll. Und NDR Info hat diese Firma nun mal aufgefordert, das Internet nach deutschsprachigen Anleitungen zum Zusammenbau von gefährlichen Sprengsätzen zu durchsuchen. Und ja, diese Firma ist jetzt, oh Überraschung, fündig geworden. Und zwar habe man auch das Deep Internet einbezogen, was von den normalen Suchmaschinen nicht erfasst werde. Und dabei mindestens 200.000 solche Anleitungen zum Bombenbau entdeckt. Ja, ich gestehe, ich habe auch selber eine Bombenbauanleitung im Internet. Die heißt nämlich, man nehme Sprengstoff und einen Zünder und führe sie geeignet zusammen. Gilt das als Bombenbauanleitung? Also, ich meine, wer das nicht weiß, der ist wahrscheinlich einfach zu doof, überhaupt irgendwas zu machen. Ja. Jedenfalls ist sich also der Vorstand dieser Firma nicht zu fein, dann auch so Aussagen zu tätigen wie diese. Die Palette reicht von der Briefbombe bis hin zur Anleitung, wie sich große Personenzüge in die Luft springen lassen. Die innere Sicherheit des Landes ist dadurch massiv gefährdet. Fad. Fällt mir so ganz spontan ein. Ohne dass ich mich da irgendwie weiter intensiv mit auseinandersetze. Fahrt. Das rieche ich 10 Kilometer gegen den Wind, da brauche ich gar nichts für tun. Ja, ach ja, die, der Bund der Kriminal, der Bund Deutsche Krimin, deutscher Kriminalbeamter hat dann auch schon bemängelt, dass eine effektive Bekämpfung der Internetkriminalität mit der derzeitigen Ausstattung der Polizei nicht möglich wäre. Und ja, ach ja, oh, das ist ein echter Hammer. Pan Amp, also die Firma, die da selber gesucht hat und ganz doll häufig gefunden hat, sagt sie zumindest selber, fordert ein Verbot von Bauanleitungen und bietet auch Filter für diese an. Verbot, da war doch gerade was. Ich komme gerade nicht drauf. Vor allem, seit wann funktionieren Verbote? Als nächstes gibt es dann ein Denkverbot oder was? Da darf man keine bösen Gedanken mehr. Mist. Thought Crime. Ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, George Orwell hat sich einfach nur im Datum vertan. Ja, jedenfalls machen wir mit diesem Artikel jetzt genau das, was dieser Artikel verdient hat. Also zumindest inhaltlich. Zack, weg damit. Ja. Oh, da kommen hübsche Meldungen. Ganz hübsche Meldungen kommen da noch auf uns zu. Wenn die dann auch mal liegen bleiben würden. So. Ja, dann gab es in Baden-Württemberg, für den Fall, dass es irgendjemand noch nicht mitgekriegt hat, gab es Mitte der Woche eine Online-Ankündigung einer Bluttat, wie es heiße hier so schön formuliert, die dann wiederum, das habe ich dann morgens im Radio auch schon gehört, zu Panikreaktionen an Schulen geführt hat. Und ja, auch dazu, dass sich der Landesoberste Oettinger für ein striktes Verbot von Killerspielen ausgesprochen hat, wie heiße es hier so schön formuliert. Erhalte eine Verschärfung des einschlägigen Paragraphen 131 im Strafgesetzbuch für notwendig, äußerte sich der baden-württembergische Ministerpräsident prinzipiell wohlwollend gegenüber einer entsprechenden Diskussionsgrundlage des bayerischen Innenministers Beckstein. Der CDU-Politiker schränkte aber ein, dass eine solche Verschärfung des bereits bestehenden Verbots von Gewaltdarstellungen in Medien durchsetzbar sein müsse. Ach. Also will heißen, kein Verbot, was sowieso nicht funktioniert. Wie? Dass die Herstellung verboten wird. Oh ja, das wird ja eigentlich im Prinzip nur dazu führen, dass Firmen, die bisher brav in Deutschland Steuern gezahlt haben, nämlich Spieleentwickler, dann einfach ins Ausland gehen. Und dann woanders auch ihre Steuern zahlen. Ja, ich meine, für die Firma ist es insgesamt dann wahrscheinlich auch günstiger. Und ja, der baden-württembergische Kultusminister Helmut Rau hat sich dann auch dahingehend geäußert, das braucht die Menschheit nicht und damit dürfen auch keine Geschäfte gemacht werden. Soll ich jetzt ernsthaft ein Gegenbeispiel nennen, was die Menschheit auch nicht braucht? Ach ja, komm, mach ich einfach mal. Religion braucht die Menschheit nicht und damit dürfen auch keine Geschäfte gemacht werden. So. Ja. Ich meine, ich kann mich jetzt erstmal hinstellen und wie ein kleines Kind nölen. Und ich kann es auch einfach lassen, weil es sowieso zu nichts führt. Ganz offensichtlich wissen die Politiker hier nicht, wann sie es denn sinnigerweise einfach mal lassen sollen. Ja. Ihm sei bei der Betrachtung solcher Mediendarbietungen regelrecht schlecht geworden. Allerdings warnte Rau davor, ein solches Vorgehen als rein symbolische Handlung gesetzlich zu verankern. Bla bla bla. Ja, und dann kommt endlich mal jemand zu Wort, der mir zwar noch nie persönlich begegnet ist, aber der mir zumindest von dem, was an seinen Aussagen so im Netz nachlesbar ist, recht sympathisch ist. Irgendwie klang es gerade nach einem Bus da draußen. Ha, guck mal, da hinten ist der Bus. Nämlich der Generalsekretär der baden-württembergischen SPD, der auf den Namen Jörg Taus hört. Der nämlich hat die Forderungen als populistisches, dummes Zeug zurückgewiesen. Ein Computerspiel kann nicht schuld an der Gewalttätigkeit eines Menschen sein, sagte der auch als Medien- und Bildungsexperte der SPD-Bundestagsfraktion fungierende Politiker der DDP, was wohl irgendeine Agentur ist. Da kämen viele Faktoren zusammen. Er sprach sich stattdessen für den verstärkten Einsatz von Sozialarbeitern und Psychologen an Schulen aus. Zusammen mit Eltern und Lehrern müssten auffällige Schüler in einer ausweglosen Situation herausgefunden und angesprochen werden. Genau diese Forderung kann ich einfach nur zustimmen und einfach nur sagen, recht hat er. Wenn einer sich in einer ausweglosen Situation sieht, ist ein Verbot schlicht und ergreifend nicht sinnvoll, das wirkt nicht. Und den Selbstmordattentäter hinterher in den Knast packen, wie formuliere ich es so, dass es auch Politiker verstehen? Das funktioniert nicht. Ja, in Offenburg, was irgendwo in Baden-Württemberg liegt, wenn ich das hier richtig verstanden habe, ist dann zwischendurch auch von der Polizei ein 18 Jahre alter Schüler tot in einem Waldstück gefunden worden. Und die Polizei ging zu dem Zeitpunkt auch noch davon aus, dass es sich um den Warnungsaussprecher handeln könnte. Also, die Behörden hatten nach Angaben des Innenministeriums in Stuttgart schon zuvor einen, Anführungszeichen, vagen Verdacht, Anführungszeichen Ende, dass es dieser Schüler gewesen sei, der im Internet ein Verbrechen an einer Schule angedroht hatte. Als Fan von Killerspielen und introvertierter Einzelgänger habe er ins Raster gepasst, meinte ein Ministeriumssprecher. Ich bin jetzt, was die Nachrichtenlage angeht, nicht ganz auf dem allerneuesten Stand, aber meines Wissens ist rausgekommen, dass er es nicht gewesen ist. Dass er nicht mal der war, der die Warnung veröffentlicht hat. Also will heißen, man hat einen Schüler tot aufgefunden und hat jetzt beschlossen, das war der. Ja. Vielleicht, also wenn alle Untersuchungen so einfach wären, also, ja, ich glaube, dann finde ich auch ganz schnell den, der da letztes Wochenende mir die Scheibe eingeschmissen hat. Ich gehe einfach nach draußen und gucke mir jemanden aus, der so aussieht, als hätte es eventuell gewesen sein können. Zeig auf den und sag, der war's. Juhu. Und der wird dann festgenommen, oder was? Ja. Na gut, in diesem Fall wird er nicht festgenommen, weil er ist ja schon tot. Und so doof, dass sie jemanden Toten festnehmen, ist niemand. Also niemand, von dem ich wüsste zumindest. Formulieren wir es mal vorsichtig. Ja, das Bundesjustizministerium hat dann auch nochmal zu Protokoll gegeben, dass es Bedenken am Vorstoß von Beckstein hat, der ja der geltenden Rechtslage mehr oder weniger entspricht. Und mögliche Veränderungen bei der Indizierung von Spielen und Filmen, über die redet man ja gerade schon zwischen Bund und Ländern. Aber das heißt ja nicht, dass man da jetzt nur ein neues Gesetz braucht. Also ja, das bestehende Gesetz funktioniert ja eigentlich. Ja, oder um es mal mit den Worten der USK-Chefin Christine Schulz in der Netzzeitung zu sagen, wenn Menschen ohne genaue Recherche über die Unzulänglichkeiten des gesetzlichen Jugendschutzes befinden, ist das problematisch. Man könnte es auch einfach als inhaltsleeres Geblubber bezeichnen, das wird es auch ganz gut treffen, aber das kann man natürlich nicht offiziell sagen. Ist schon klar, dann wird das halt etwas umformuliert, damit man es auch offiziell sagen kann. Aber sinngemäß ist es ja Geblubber gewesen, was die da von sich gegeben haben. Ja, jedes Mal, wenn es ein Massaker gibt, geht die Debatte um die virtuelle Welt los, ohne dass die Leute davon Ahnung haben, hat im Übrigen auch Bodo Ramelow, Vizechef der Linken im Bundestag, im Zusammenhang mit dieser Debatte gesagt. Und der Abgeordnete aus Thüringen fordert auch von Politikern Medienkompetenz ein. Counter-Strike und andere Spiele gehören in Altersklassifizierungen, aber nicht ins Strafrecht. Beckstein sollte sich einmal vorurteilsfrei die Counter-Strike-Community anschauen. empfiehlt der Linkspolitiker. Die Computerspieler bemühen sich derweil auch selbst um Initiativen zum Widerstand gegen ein pauschales Verbot. So hat der Verein Medialog etwa zu einer Protestaktion aufgerufen und eine entsprechende Petition mit Unterschriftenformular ins Web gestellt. Und da gibt es ja den lustigen Petitionsserver vom Bundestag, der gar nicht hier in Deutschland steht, sondern irgendwo in UK. Und ab etwa 25.000 Stimmen sich dann auch mal ganz geflissentlich verhustet, wenn es darum geht, die Liste der Unterzeichner anzuzeigen. Das haben wir doch gerade erst gesehen bei dem Wahlcomputer, bei der Wahlcomputer-Petition. Ja, und dann gibt es auch noch diverse andere Experten, die sich zweifelnd geäußert haben. Ein solches Gesetz bewirkt nur eine Kriminalisierung von Kindern und Jugendlichen, nicht aber ihren Schutz. Hat da dann zum Beispiel die Leiterin der niedersächsischen Landesstelle Jugendschutz, Andrea Urban, gesagt. Oder Theresia Höink, Hilfe, ist der Name kompliziert, Juristin am Kriminologischen Forschungsinstitut in Hannover, hat es dann auch mal auf den Punkt gebracht, wer sich etwas beschaffen will, der wird es bestimmt auch bekommen. Habe ich ja vorhin schon gesagt, also Internet, ob das legal oder illegal ist, was ich mir da runterlade, ist mir doch scheißegal, das lade ich mir einfach runter und dann habe ich es. Und da hindert man die Leute dran. Viel Spaß beim Versuchen. Bla bla bla bla. Bei den Amokläufern handelt es sich um krasse Einzelfälle. Der intensive Gebrauch von Gewaltspielen könne aber das antisoziale Verhalten von Jugendlichen verschlimmern. Heranwachsende mit familiären Problemen, schulischen Schwierigkeiten und Problemen im Freundeskreis seien besonders anfällig, hat da der Medienwissenschaftler Christoph Klimt aus Hannover der dpa erzählt. Ja, kann man von halten, was man will. Ja, und dann kommen wir mal in Anbetracht der Tatsache, dass ja nun ausgerechnet aus Bayern diese Diskussion losgetreten wurde, kommen wir doch einfach mal zu etwas Interessantem, was mir am 6.12. über den Weg gehuscht ist, nämlich die Polizeisoftware in Bayern. Oder wie es Heise so schön formulierte, Bayern droht Millionenreinfall mit Polizeisoftware. Nämlich, die nicht funktioniert. Wer ist doch gleich verantwortlich für die bayerische Polizei? Oh, richtig, der Innenminister. Mister, ich mach mal eben einen Schnellschussgesetzentwurf und, ja. Genau der. Dem droht jetzt jedenfalls ein Reinfall. Nämlich ist es so, dass auch nach jahrelangen Tests die Computerprogramme für die Dienstplangestaltung, die Platz, nicht behoben werden. Wie dann auch der Amtschef Günster Schuster laut einem dpa-Bericht einräumte. Ende 2005 hätte man noch einen Einführungstermin der Software für das Frühjahr 2006 genannt, aber das hat sich dann ja wohl irgendwie zerschlagen. Ja, und laut SPD-Kritik sind dann da wohl mal eben bummelige 2,3 Millionen Euro in den Sand gepflanzt worden. Und immerhin hat jetzt das Innenministerium der Softwarefirma eine letzte Frist bis zum 15. Januar gesetzt, um die Mängel zu beseitigen. Ja, und auch die Deutsche Polizeigewerkschaft hat mal eben ein Ende dieses Versuchs gefordert. Ob das funktionieren wird, wird man sehen müssen. Ja, und selbst die CSU-Landtagsfraktion sieht die Softwareprobleme kritisch. Also es ist zum Beispiel so, dass bei der gerade beendeten oder bei der inzwischen beendeten Erprobung die Software die Urlaubstage falsch berechnet hat oder auf unerklärliche Weise den Namen eines Polizisten gelöscht hat. Ist es nicht lustig? Ja, und dann soll die Polizei sich auch noch um Leute kümmern, die Killerspiele gekauft haben. Aber ja. Ja, und inzwischen ist dann wohl auch eine Anwaltskanzlei eingeschaltet worden, um zu prüfen, ob die Firma einen Teil ihres Vertrags nicht erfüllt hat. Also ich meine, wenn man da dysfunktionale Software hat, dann würde ich den Vertrag ganz generell erstmal als nicht erfüllt betrachten wollen, aber okay, vielleicht waren die Anforderungen auch nur zu schwammig, das kann ich natürlich nicht einschätzen. Ja, also halten wir mal eben fest, der Innenbeckstein ist ganz offensichtlich schon vor einiger Zeit, als nämlich dieses Ding hier beschlossen wurde. Angeblich hat sich das bayerische Innenministerium bereits 2003 in seinem Infrastrukturkonzept für HPUX entschieden. Mit dem Festhalten an HPUX seien andere mit Windows arbeitende Lösungen, die während der Ausschreibung geeigneter erschienen, nicht in Frage gekommen. Also man hat einfach mal beschlossen, man will das. Und das funktioniert aber nicht. Tja, schade aber auch. Oh ja, jetzt kommen wir zu einem gar lustigen Punkt. Da kann ich mich gleich auch wieder aufregen. Aber wir haben ja erst 18 Minuten hier in dem Take drin. Nämlich, was gestern, also am 7. früh auftauchte, Online-Durchsuchungen von PCs durch Strafverfolger und Verfassungsschutz titelt. Heise Ticker. Und da wird uns dann gleich auch ein Name ganz entfernt bekannt vorkommen. Was der nordrhein-westfälische Innenminister Ingo Wolf. Ich habe doch vorhin schon gemeint, der kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ich habe nämlich, als Heise das erste Mal über seinen Vorstoß berichtet hat, mich dann auch einfach mal im Blog da ganz kritisch mit befasst und festgestellt, dass das eigentlich alles Dünnpfiff ist, was der Mann da von sich gegeben hat. Und wenn sie das auch nur ansatzweise wahr machen, dann hat er ein Problem. Dann wird er nämlich mal eben ganz, oder dann, ja, 1984, ne? Also okay, er hat da kein Problem mit. Er nicht. Ja, also was der nordrhein-westfälische Innenminister Ingo Wolf bereits als fertigen Plan vorschlug und Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble in seinen 132 Millionen Euro schweren Programm zur Stärkung der inneren Sicherheit nur angedeutet hatte, soll nun konkret werden. Das BKA soll auch Zugriff auf die PCs der Bürger über das Internet erhalten. Wolf hatte bereits im August dieses Jahres ein neues Verfassungsschutzgesetz vorgestellt, das dem Verfassungsschutz etwa auch verdeckten Zugriff auf Festplatten und andere informationstechnische Systeme im Internet gibt. Was ja dann auch anderswo schon mit dem Begriff staatlich organisierter Hausfriedensbruch bezeichnet wurde. Also, für gewöhnlich werde ich ja wohl mitkriegen, wenn die Polizei bei mir vor der Tür steht und hier rein will und irgendwie was begutachten, mitnehmen und sonst was. Aber wenn man das jetzt einfach mal so ganz unbemerkt übers Internet machen will und ohne, dass ich irgendeine Möglichkeit habe, einen Anwalt hinzuzuziehen, weil ich es ja gar nicht mitkriege, das ist, also in meiner nicht juristisch gebildeten Meinung einfach schlicht und ergreifend mal illegal. Grundrechtswidrig. Wie war das doch gleich mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Haben wir die überhaupt noch? Oder haben wir die gar nicht mehr? Wäre mal interessant zu wissen. Gestern sollte im Übrigen, ich weiß jetzt nicht, ob es passiert ist, das nordrhein-westfälische Verfassungsschutzgesetz, was besagter Ingo Wolf eingebracht hat, verabschiedet werden. Ja, ach so, und die Innenpolitiker lassen natürlich überhaupt nichts dazu durchgucken, wie denn etwa die Online-Durchsuchung von einem PC hinter einer Firewall oder einem Router mit Network Address Translation stattfinden soll. Wie ist mit beidem? Ich habe eine Firewall nach außen hin und NAT spielt die Kiste auch noch. Viel Spaß beim Versuchen, an meine internen IP-Adressen ranzukommen. Sollte ich mitkriegen, dass irgendjemand sich an meinem Server vergeht, dann werde ich aber mal gar mächtig sauer. Was dummerweise dann auch nichts bewirkt, aber immerhin, ich werde mächtig sauer. Ja, und dann kann man bei der Süddeutschen sich da auch noch etwas intensiver drüber informieren. Da sollen dann E-Mails, besuchte Webseiten, angelegte Dateien sichtbar werden. Ja, ein schönes Zitat von Ingo Wolf, der da gesagt haben soll, Als verantwortlicher Innenminister möchte ich wissen, welche Extremisten sich Anleitungen zum Bombenbauen aus dem Internet ziehen. Als verantwortlicher Bürger möchte ich wissen, welchen Blödfug Damen und Herren Politiker mal wieder verzapft haben. Wer ist mit einer Totalüberwachung aller Politiker? Also, wer ein Landtags- oder Bundestagsmandat innehat, der kriegt die Überwachung light, also Videokamera inklusive entsprechendem Audioaufnahme-Equipment in nicht abschaltbar, so deponiert, dass es keine Ecke in dessen Wohnung gibt, die nicht beobachtet wird. Und wer dann auch noch in einer Regierung, also Landes- oder Bundesregierung, teilnimmt, kriegt die volle Überwachung, nämlich einen Überwachungschip implantiert, der jedes Wort mitschneidet, was dieser Politiker sagt oder hört. Wie wäre denn das? Irgendwas sagt mir, dass das dem Politiker nicht gefallen würde. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf komme. Ja. Hier haben wir Datenspur ins Nichts. Da ist also die Suche nach diesem Internetspieler, der in einem, oder nach einem Internetspieler, ich weiß nicht, ob es da einen oder mehrere gibt, also auf jeden Fall gab es irgendwo einen Internetspieler, der einen Amoklauf im Chat angekündigt hat, und die Suche, die ist Stochern im Nebel. Was ja eigentlich gar nicht so unendlich schwer sein sollte. Ja, das muss, genau, das ist der Baden-Württemberger. Genau, die beiden Realschüler aus Rheinland-Pfalz, denen er das mitgeteilt haben soll. Irgendwo da draußen ist Tüdelü unterwegs. Tüdelü, Tüdelü. Also ich höre es zumindest. Ich weiß nicht, ob man das hinterher auf der Aufnahme auch noch hört. Weil ich ja das Aufnahmegerät noch gar nicht so intensiv kenne. Jedenfalls hat also dieser Schüler oder der vermeintliche Schüler den beiden Realschülern halt während eines Chats des Online-Spiels Counter-Strike, wie es hier bei Süddeutschen so schön heißt, mitgeteilt, dass er Amok laufen wollen würde an seiner Schule. Und die Schüler sind brave Schüler und haben das dann auch gleich der Polizei mitgeteilt. Und es ist ja einfach schlicht und ergreifend davon auszugehen, dass der irgendwo seine IP hinterlassen hat. Das sieht aus wie ein Krankenwagen, was da lang rauscht. Aber jetzt nicht mit Tüdelü an. Blinker, blinker, blinker, blinker, blinker. Gleich macht's bestimmt wieder Tüdelü, weil es gleich an eine Ampel kommt. Ja, also, der wird jedenfalls seine IP-Adresse irgendwo hinterlassen haben, und aus einer IP-Adresse rückwärts zu verfolgen, wer das war, ist ja beim großen magentafarbenen Internet- und Telefonieanbieter in Deutschland verdammt einfach möglich, weil die ja selbst bei einer Flatrate immer noch 80 Tage lang speichern. Dass man diese IP-Adresse hatte. Es ist mir doch glatt eben mal das Akku ausgegangen. Ja, gut, aber ich habe ja noch Ersatzakkus hier liegen. Vielleicht soll ich doch permanent an Strom. Egal. Also jedenfalls sollte es ja eigentlich nicht so unendlich schwer sein, rauszukriegen, wer das denn nun war, also zumindest welcher Anschluss das war. Und sobald man den Anschluss hat, kann man ja dann die Leute fragen, wer das denn war, der da zu der Zeit mutmaßlich online gewesen sein hätte können. Gut, wenn man Pech hat, trifft man offenes WLAN und dann ist die Spur aber mal sowas von im Nebel verschwunden. Aber gut, kommen wir mal hier hin. Ja, ach so, aufgrund der laufenden Untersuchungen, aufgrund der laufenden Ermittlungen gibt es keine Aussagen aus dem baden-württembergischen Innenministerium. Bum, bum, bum, bum. Bla bla. Ja. Bla bla bla bla bla bla. Also, zu Deutsch, es ist nicht klar, wer es war, und es kann auch sein, dass, wenn der halbwegs intelligent war, man den auch nie findet. Anonymisierungsdienste gibt es ja immer noch, zum Glück. Ja, dann gibt es vom 7. am Morgen auch noch eine Aussage oder ein Artikel zur Bundesregierung, die an der Verschärfung des Hacker-Paragraphen, wie es immer so schön formuliert wird, festhalten. Gut, ja, also im Wesentlichen geht es darum, dass Werkzeuge verboten werden sollen, die für böse Dinge eingesetzt werden können. Aber da ist dann halt die Frage, wie sieht das aus, wenn ich ein Tool sowohl für gute als auch für schlechte Zwecke einsetzen kann? Also ich sage einfach mal einen Netzwerkmonitor, einen Netzwerksniffer, den kann ich halt für gute Dinge einsetzen, um einfach mal zu gucken, warum zum Kuckuck ich einen Rechner im Netz nicht sehe, und dann lausche ich einfach mal im Promiscuous Mode auf der Leitung und kriege ganz schnell raus, dass ich den deswegen nicht sehe, weil der sich nicht brav verhält, weil der mit einer ganz falschen IP angeflogen kommt. Zum Beispiel. Oder was weiß ich. Und das Ding, das kannst du aber auch zu bösen Zwecken einsetzen, indem du einfach hingehst und irgendwelche Passwörter versuchst mitzusniffen. Ja, gut, da habe ich aber eh nur diesen einen Artikel. Da gehe ich jetzt dann auch nicht so intensiv drauf ein. Mal ganz davon abgesehen, dass ich schon viel zu viel Material hier habe. Bla bla. Ja, ach so, in Australien gab es ja eine Diskussion um eine Ausweitung des Urheberrechts, was dann dazu geführt hätte, dass man nicht mehr straffrei Happy Birthday hätte singen dürfen, weil das in Australien halt immer noch urheberrechtlich, also copyright-seitig geschützt ist. Was ja dann doch irgendwie auch schon ein bisschen eigenartig ist. Also kommt es mir zumindest vor. Da steht auf der Rückseite gar nichts. Ja, und dann noch etwas, was mich mutmaßlich auch irgendwann mal treffen könnte. Es ist ja so, dass die Sparkassen, die diversen, die es da gibt, ja gemeinsam einen Informatik Dienstleister ausgegründet haben vor einigen Jahren. Und eben dieser Sparkassen-Informatik Dienstleister, der hat jetzt beschlossen, also jetzt trifft es nicht ganz, aber der hat halt beschlossen, dass er vier seiner Standorte schließen will. Und laut Handelsblatt sind dann ungefähr 1400 von 3500 Mitarbeitern betroffen. Ja, genau. Es ist nämlich so, dass die Garantie für Standorte, die 2001 abgegeben wurde, Ende dieses Jahres einfach ausläuft. Und dann kommt genau das, was immer zu befürchten steht, wenn es befristete Garantien gibt, dann werden nämlich schlicht und ergreifend Standorte geschlossen. Um, wie man da bestimmt so schön irgendwo formulieren wird, Synergieeffekte zu nutzen. Ja, und genau das befürchte ich nämlich, wird bei meinem Brötchengeber auch noch kommen. Weswegen ich sowas hier natürlich dann immer sehr interessiert lese. 5 von 9 Standorten, also gibt es dann noch 4 Standorte. Man schließt mal eben mehr als die Hälfte der Standorte, aber man betrifft irgendwie verglichen mit der Anzahl der Standorte dann doch wieder relativ wenige Angestellte. Und irgendwo hatte ich dann auch gelesen, dass schon ganz klar einkalkuliert worden war, dass diverse Mitarbeiter dann nicht an einen der noch nicht geschlossenen Standorte wechseln werden, sondern dann das Unternehmen verlassen. So kann man sich auch gesund schrumpfen. Und eben genau das, fürchte ich, wird mein Arbeitgeber auch irgendwann anvisieren. Oder beziehungsweise mein dann ja nicht mehr Arbeitgeber, aber halt der neue Arbeitgeber. Wenn es da zu dieser ominösen IT-Fusion kommt, die ja schon angekündigt wurde. Ja, okay, das sind die ganzen Papiere, die ich hier hatte. Knirsch. Ja, gut, also hätte ich dann hier einfach mal einmal quer durch die Themenlandschaft gewuselt und mal eben bummelig eine Stunde was dazu erzählt. Aber ich habe ja schon vorher angekündigt, das wird eine lange Folge. Vielleicht noch ein bisschen Housekeeping, wie es hier auf Englisch so schön heißt. Dann grüße ich einfach mal den Hauhechel, der sich auf Podstar als erster Kommentator bei mir zu meinem Podcast geäußert hat und mir dann auch gleich Sternchen dagelassen hat. Nicht, dass ich jetzt irgendwie zu den Leuten gehöre, die immer nach Sternchen betteln, aber ich finde es halt nett. Außerdem grüße ich dann auch noch den Hoppe, der in seine Fuchsbau-Episode, wie die so schön heißt, meine Verbum reingebaut hat. Meine Verbum, die, das hört man ja wahrscheinlich auch an, recht schnell mal eben fix aufgenommen war. Also die hat mich wirklich nur die Ding so in 20 Sekunden, die sie lang ist, gekostet. Aber es gibt ja dann auch tatsächlich Leute, die den Link schon angeklickt haben und bei mir auf die Seite geguckt haben. Und vielleicht hat ja auch der eine oder andere von denen sich dann den Feed ins Abo genommen. Das fände ich cool. Und wenn nicht, naja, dann halt nicht. Ja. Ansonsten nochmal ein Wort zur Musik. Die kommt heute, wie auch sonst, immer aus dem Podsafe Music Network. Zu finden unter music.podshow.com. Nein, das sage ich jetzt nicht auf Deutsch, sondern das sage ich auf Englisch, weil die Domain halt Englisch ist. Und weil die ganze Seite Englisch ist. Ja, siehst du mal, kaum gehen mir die Themen aus, fange ich auch wieder mit dem M an. Ansonsten würden mich dann auch tatsächlich nochmal Rückmeldungen zu der bisher einzigen Unterwegs-Episode, die ich da online geschubst habe, interessieren. Aber ja, bisher habe ich da halt überhaupt keine Reaktionen zu bekommen und deswegen habe ich auch noch keine weiteren Episoden online geschubst. Die machen zwar jetzt nicht ganz so viel Arbeit wie so eine ausgewachsene Folge hier. Also, da kann man mal eben locker die dreifache Zeit rechnen, die ich geredet oder die Episode lang ist. An Arbeit, Vor- und Nacharbeiten kosten ja auch und ich höre mir die Dinger ja irgendwie dann doch immer noch ganz an, um einfach mal zu gucken, ob die Soundqualität so in Ordnung ist und so weiter. Und bei dem neuen Gerät jetzt hier werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen basteln müssen, bis die Soundqualität so ist, wie sie mir gefällt. Weil was ich eben schon gehört habe, ist einfach zu leise. Und das heißt, ich muss die Gesamtlautstärke nicht nur ein bisschen hochschrauben, sondern ich muss da ordentlich schrauben. Muss ich gucken, ob das überhaupt geht. Dann darf es wiederum während der Musik nicht zu laut werden, sonst fallen euch die Ohren ab. Und so weiter und so fort. Ja, aber das sind Dinge, die muss ich halt irgendwie erledigen und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja, dann wäre ich auch mal an Feedback zu der heutigen Folge, wie auch irgendwie bei jeder Folge interessiert. Also schreibt mir eine Mail, schreibt mir einen Kommentar ins Blog, schreibt mir bei Podstar, ruft mich an, redet mit meinem Anrufbeantworter, der dann meistens dran geht. Ja, schickt mir einen Audiokommentar, am liebsten per Mail. Macht er ja sowieso nicht, aber ich kann es ja einfach mal anbieten. Und ansonsten fällt mir so spontan dann schon mal ein, weil hier kommt jetzt dann gleich die Rausschmeißermusik. Muss ich doch gleich mal gucken, was ich mir jetzt rausgesucht habe. Wie wäre es mit Beatrice Erickson, Starting All Over? Ich habe ja schon angekündigt, dass ich von der noch ein bisschen häufiger was bringe. Was nicht heißt, dass ich jetzt nur noch von ihr Musik bringe, aber ja. Also, in diesem Sinne sage ich dann mal schönen zweiten Advent, denn der steht ja mir noch bevor. Und wenn ich die Folge jetzt hier alsbald online geschubst kriege, dann ist der auch noch nicht zu Ende. Schönen dritten Advent, frohe Weihnachten, viel Spaß zu Silvester, wann auch immer ihr das hört. Oder formulieren wir es einfach mal so, wie ich es bei den Unterwegsfolgen schon gemacht habe. Guten Morgen, guten Abend. Mahlzeit. Ja, in zur tageszeitenspezifische Verabschiedung hier. Und dann Bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt.